Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 6. Er, der Direktor, sah auf und beobachtete geraume Weile die auffallend abwartende Haltung seines Hauptinspektors. Er neigte von Natur aus nicht dazu, sich Täuschungen hinzugeben. Er wusste sehr wohl, dass eine Behörde auf Gnade und Ungnade ihren Beamten ausgeliefert ist, die ihre eigene Vorstellung von Loyalität haben. Er erhob sich, reckte sich zu voller Größe auf und ging mit für einen so schlanken Mann erstaunlich schweren Schritten quer durchs Zimmer an eines der Fenster. Der Regen rann an den Scheiben herab, und die kurze Straße, in die er hinabsah, lag nass und verlassen, als sei sie gerade von einer Flutwelle leergespült worden. Entsetzlich, entsetzlich, dachte der Direktor, während er das Gesicht nahe an die Fensterscheibe hielt. Dieses Wetter haben wir nun schon 10 Tage, nein, schon 2 Wochen. 2 Wochen. Er unterdrückte alle Gedanken, die völlige Ruhe in seinem Hirn hielt etwa 3 Sekunden lang an. Dann fragte er ohne sonderliches Interesse, Sie haben wohl veranlasst, dass auf allen Bahnhöfen nach dem anderen Mann geforscht wird. Er zweifelte keinen Augenblick daran, dass alles Erforderliche getan worden war. Der Hauptinspektor sagte denn auch, dass alles dies sogleich veranlasst worden sei, nachdem die alte Frau ihre Aussage gemacht hatte. Und er erwähnte den Namen des Bahnhofes. Von dort sind Sie gekommen, Sir, fuhr er fort. Der Beamte an der Sperre in Maze Hill erinnerte sich an 2 Männer, auf welche die Beschreibung passt. Er meinte, dass es 2 bessere Handwerker waren, Schildermaler oder Anstreicher. Der Große stieg aus einem der hinteren 3. Klasse Wagen und trug einen blinkenden Behälter aus Blech in der Hand. Auf dem Bahnsteig übergab er diesen dann dem blonden jungen Menschen, der ihm folgte. Das stimmt alles genau mit dem überein, was die alte Frau dem Polizeiwachtmeister in Greenwich erzählt hat. Der Direktor sah nach wie vor aus dem Fenster und brachte dabei seinen Zweifel daran zum Ausdruck, dass diese beiden Männer etwas mit dem Anschlag zu tun gehabt haben könnten. Die gesamte Theorie basiere auf den Äußerungen einer alten Putzfrau, die ums Haar von einem eiligen Mann über den Haufen gerannt worden war. Er sah sich nicht einmal um, als er hinter sich das Wort Glücksfall hörte, das der erste Mann des ihm unterstellten Dezernates gemurmelt hatte, dessen gelegentlich in den Zeitungen erscheinender Name der Öffentlichkeit als der eines ihrer eifrigsten, unermüdlichsten Beschützer bekannt war. Hauptinspektor Heat sprach nun etwas lauter. »Ich habe zweifelsfrei Reste von blankem Eisenblech festgestellt«, sagte er. »Das ist eine ganz hübsche Bestätigung der Aussagen.« »Und die Männer sollen also von jenem abgelegenen Dorfbahnhof gekommen sein«, wunderte der Direktor sich laut. Er erfuhr, dass dieser Ort jedenfalls auf den 2 Fahrkarten angegeben war, die zusammen mit nur einer anderen auf dem Bahnhof Maisel eingesammelt worden waren. 2 ausländische Anarchisten sollten von jenem Dorfbahnhof herkommen«, sagte er, anscheinend zur Fensterscheibe. »Das dünkt mich denn doch seltsam. Gewiss, Sir.« Noch seltsamer aber wäre es, wenn sich nicht ausgerechnet jener Michaelis in einem Sommerhaus in der Nähe aufhielte. Beim Klang dieses Namens, der so unerwartet in der ärgerlichen Affäre auftauchte, verscheuchte der Direktor endgültig den Gedanken an seine abendliche Whistpartie im Club. Ehe er zum Abendessen heimging, pflegte er von 5 bis 7 im Club zu spielen, und in diesen 2 Stunden vergaß er alles, was ihm in seinem Leben zuwider war, ganz als sei das Spiel eine Droge, mit deren Hilfe er die an ihm nagende Unzufriedenheit betäuben konnte. Seine Partner waren der finstere, launenhafte Herausgeber einer berühmten Zeitschrift, ein wortkarger, ältlicher Anwalt mit tückischen Äuglein und ein sehr kriegerischer, einfältiger, pensionierter Oberst mit unruhigen, gebräunten Händen. Das waren flüchtige Bekannte aus dem Club, mit denen er niemals anderswo als am Kartentisch zusammenkam. Alle 4 wandten sich wie Leidensgenossen dem Spiel zu, als sei es wirklich ein Mittel gegen die geheimen Übel des Lebens. Und immer wenn die Sonne sich auf die zahllosen Dächer der Stadt senkte, überkam den Präsidenten eine milde, wohltuende Ungeduld, die der aus einer alten, gefestigten Freundschaft hervorgehenden Stärkung glich und ihn die Last der Berufsarbeit leichter tragen ließ. Diese angenehme Spannung verließ ihn nun schlagartig, und an ihre Stelle trat ein ganz besonderes Interesse an seiner Arbeit. Ein sozusagen unstatthaftes Interesse, das am besten beschrieben werden kann als jähes und heftiges Misstrauen gegen die Waffe in seiner Hand. 6. Die Gönnerin des Bewährungsapostels, des hoffnungsvoll in die Zukunft der Menschheit blickenden Maike Elis, gehörte zu den einflussreichsten und vornehmsten Bekannten der Gemahlin des Kriminaldirektors, nannte diese Annie und behandelte sie so, als sei sie ein nicht besonders kluger und gänzlich unerfahrener Backfisch. Immerhin hatte sie sich bereit gefunden, den Direktor freundschaftlich aufzunehmen, was durchaus nicht alle einflussreichen Bekannten seiner Frau getan hatten. Sie hatte sich in einem längst vergessenen Zeitalter jung und glänzend verheiratet, vorübergehend Einblick in die hohe Politik gehabt und die Bekanntschaft bedeutender Männer gemacht. Sie selbst war füglich als eine große Dame zu bezeichnen. Den Jahren nach war sie jetzt zwar alt, doch besaß sie die seltene Gabe, die Zeit zu missachten, als sei diese nichts als ein gemeiner Popanz, dem sich einzig die Masse der gewöhnlichen Menschen unterwirft. Sie war stets bereit, ihre Meinung mit Offenheit zu äußern, wozu sie sich durch ihre gesellschaftliche Stellung berechtigt glaubte, und sie handelte ebenso unbedenklich, wie sie urteilte. Da sie über echtes Taktgefühl gebot, immer noch erstaunlich rüstig war und ihre Überlegenheit in einem heiteren Herzen gründete, war sie von drei Generationen unendlich bewundert und von der letzten, die sie erleben sollte, eine herrliche Frau genannt worden. Eine Mischung von Klugheit und schöner Einfalt, dazu von Natur neugierig, wenn auch nicht wie so viele Frauen auf bloßen Klatsch, amüsierte sie sich in ihren hohen Jahren damit, vermöge ihres mächtigen und fast schon historischen Ansehens alles das an sich zu ziehen, was sich über den öden Durchschnitt der Menschheit erhob, sei es auf gesetzliche oder ungesetzliche Art, aufgrund von Position, Geist, Kühnheit, Glück oder Unglück. Königliche Hoheiten, Künstler, Männer der Wissenschaft, aufstrebende Politiker, dazu Scharlatane jeden Alters und jeder Spielart, denn diese, die gewichtlos und leicht wie Korken auf der Oberfläche tanzen, zeigen am deutlichsten, wohin die Zeitströmung geht. Alle diese waren von ihr empfangen und zu ihrer Erbauung angehört, durchschaut, verstanden und abgeschätzt worden. In ihren eigenen Worten ausgedrückt, sie liebte es zu sehen, wo es mit der Welt hinaus wollte. Und da sie Lebensklugheit besaß, war ihr Urteil über Menschen und Dinge selten ganz falsch und fast niemals verbohrt. Ihr Salon war wohl der einzige Ort auf der Welt, wo ein Kriminaldirektor mit einem auf Bewährung entlassenen, überführten Verbrecher anders als beruflich oder amtlich zusammentreffen konnte. Maike Elis hatte von einem Umschwung der öffentlichen Meinung profitiert, eben jener öffentlichen Meinung, die vor Jahren applaudiert hatte, als man ihn mit der harten Strafe lebenslänglicher Haft belegte, weil er an dem ziemlich tollkühnen Versuch beteiligt gewesen war, Häftlinge aus einem Gefängniswagen der Polizei zu befreien. Die Verschwörer hatten geplant, die Pferde zu erschießen und die Begleitung zu überwältigen. Unglücklicherweise wurde auch ein Constable dabei erschossen. Drei der Rädelsführer wurden gehängt. Maike Elis, damals jung und schlank, von Beruf Schlosser und eifriger Besucher der Abendschule, ahnte nicht einmal, dass jemand getötet worden war, da er in Gesellschaft einiger anderer die hintere Tür des Gefährtes aufzubrechen hatte. Der Tod des Constables bedrückte ihn, aber auch der Fehlschlag der Verschwörung. Er hatte keines dieser Gefühle vor den Geschworenen verborgen, und seine Reue erschien dem vollbesetzten Gerichtssaal erschütternd unzulänglich. Bei Verkündung des Urteils erwähnte der Richter in eindringlichen Worten die Verderbtheit und Unbußfertigkeit des jungen Verbrechers. So wurde von seiner Verurteilung ebenso grundlos viel Aufhebens gemacht wie später von seiner Freilassung. In diesem Falle von Leuten, die das sentimentale Bedauern über seine Kerkerhaft ausnutzen wollten, teils um ihre eigenen Zwecke zu fördern, teils aus keinem erkennbaren Grund. In seiner Einfalt und der Unschuld seines Herzens ließ er sie gewähren. Was ihm persönlich zustieß, war ohne Bedeutung. Er glich jenen heiligen Männern, deren Persönlichkeit sich während der Andacht verflüchtigt. Seine Gedanken nahmen nicht die Form von Überzeugungen an. Vernünftigen Vorstellungen blieb er unzugänglich. Widersprüchlich und unverständlich, wie sie waren, fügten diese Ideen sich doch zu einer menschenfreundlichen Heilslehre zusammen, die er mehr bekannte als predigte. Das tat er mit hartnäckiger Güte, ein friedfertiges Lächeln um die Lippen, die klaren blauen Augen gesenkt. Denn der Anblick fremder Gesichter dämpfte das Feuer, das während seiner Isolierung in ihm entfacht worden war. In dieser charakteristischen Haltung, geradezu rührend in seiner unförmigen, unheilbaren Fettleibigkeit, die er bis ans Ende seiner Tage mit sich würde herumschleppen müssen, wie ein Galeerensklave seine Kette, hatte der Direktor den Bewährungsapostel in einem Sessel hinter dem berühmten Wandschirm erblickt. Er saß dort zur Seite des Sofas der großen Dame, sprach ruhig und mit gütiger Stimme und war ebenso unbefangen wie ein kleines Kind. Er besaß auch den Charme eines Kindes, den bezaubernden Reiz der Zutraulichkeit. Heiteren Seelen ist auf beiden Enden der sozialen Stufenleiter eine gewisse Schlichtheit des Denkens gemeinsam. Auf ihre Weise war auch die große Dame schlicht. Michaelis Ansichten und Glaubenssätze erschreckten sie nicht im geringsten, da sie sie von ihrem erhabenen Standpunkt aus beurteilte. Im Gegenteil, einem Manne seiner Art konnte es nicht schwerfallen, ihr Mitgefühl zu erringen. Sie selbst war keine kapitalistische Ausbeuterin, sondern bereits über den Widerstreit der ökonomischen Interessen hinaus. Sie war imstande, aufrichtiges Mitgefühl zu empfinden, wo es sich um menschliches Elend in seinen auffälligeren Formen handelte, wenn sie im Grunde auch nichts davon begriff. Der Direktor erinnerte sich der zwischen diesen beiden geführten Unterhaltungen noch sehr gut. Michaelis erstes Auftreten in der Welt war ein Erfolg gewesen. Jedermann hatte ihm Hochachtung bezeigt und nicht der leiseste Spott war hörbar geworden. Die unterbrochenen Unterhaltungen wurden je nachdem ernst oder heiter fortgesetzt. Nur ein gut gebauter, langgliedriger, energisch dreinblickender 40er, der mit zwei Damen an einem Fenster plauderte, bemerkte laut und ungewöhnlich bewegt, er wiegt doch bestimmt seine 3 Zentner und ist dabei nicht einmal groß. Bedauernswerter Kerl! So etwas ist schrecklich, schrecklich! Die Herrin des Hauses betrachtete zerstreut den Kriminaldirektor, mit dem sie hinter dem Wandschirm allein geblieben war, und schien hinter ihrem schönen, alten, unbewegten Gesicht ihre Eindrücke zu verarbeiten. Es herrschte ein ehrerbietiges Schweigen voller Vorbehalte. Dann rief die große Dame zwar nicht mit Abscheu, aber doch mit einer Art empörten Protestes aus, und so etwas bezeichnen unsere Behörden nun als einen Revolutionär. Was für ein Unsinn! Sie blickte dabei den Direktor scharf an, der schließlich entschuldigend murmelte, vielleicht nicht gerade als einen Gefährlichen. Nicht gefährlich, das will ich meinen. Er ist nichts anderes als gläubig, er hat das Zeug zu einem Heiligen, erklärte die große Dame mit Bestimmtheit. Und den hat man 20 Jahre lang in Haft gehalten. Das ist doch eine haarsträubende Torheit. Und jetzt, da man ihn freigelassen hat, ist niemand von seinen Leuten mehr da. Seine Eltern sind tot, seine Braut ist gestorben, während er im Gefängnis saß, und seinen Beruf kann er nicht mehr ausüben. Das hat er mir alles ohne jede Verbitterung erzählt. Er habe dafür aber auch, so sagte er, reichlich Zeit gehabt, über alles Mögliche nachzudenken. Ein schöner Trost. Wenn alle Revolutionäre so sind wie er, dann hätten einige von uns wohl allen Grund, vor ihnen auf die Knie zu fallen, fügte sie vielsagend hinzu. Und das glatte gesellschaftliche Lächeln erstarrte auf den ihr zugewandten ehrerbietigen Mienen. Der arme Kerl kann offensichtlich nicht mehr für sich sorgen. Man wird sich um ihn kümmern müssen. Man sollte ihm empfehlen, eine Kur zu gebrauchen, ließ sich aus einiger Entfernung die militärische Stimme des energisch aussehenden Herrn vernehmen. Der Direktor hatte weder damals noch später seine Meinung gesagt, da es ihm in seiner Stellung unmöglich war, sich über einen auf Bewährung freigelassenen Sträfling zu äußern. Im Grunde teilte er die Ansicht der Freundin und Beschützerin seiner Frau und hielt Michaelis für einen Schwärmer und einen harmlosen Verrückten, der keiner Fliege absichtlich ein Leid antun könnte. Als nun der Name Michaelis in dieser ärgerlichen Sprengstoffgeschichte auftauchte, erkannte er sogleich die Gefahr, die dem Bewährungsapostel daraus erwuchs, und er hatte auch nicht vergessen, welch starke Neigung die alte Dame zu Michaelis gefasst hatte. Ihre von Willkür beherrschte Güte würde sich nicht widerspruchslos mit einer neuerlichen Beeinträchtigung der Freiheit des Apostels abfinden. Der Direktor fühlte sich zu dieser alternden Jüngerin von Michaelis hingezogen, teils um ihres Ansehens und ihrer Persönlichkeit willen, teils, weil er für das ihm bewiesene Wohlwollen dankbar war. Er glaubte sich in ihrem Hause wirklich gern gelitten. Sie war die verkörperte Güte und sie hatte den praktischen Verstand aller weltklugen Frauen. Sie machte ihm seine Ehe sehr viel erträglicher, als sie es gewesen wäre, hätte die alte Dame nicht seine Rechte als Annies Gemahl so großzügig anerkannt. Sie übte einen wohltuenden Einfluss auf seine Gattin, eine Frau, die sich in allerlei kleinlichen Egoismen, in kleinlicher Missgunst und kleinlicher Eifersucht verzehrte. Als er dergestalt die Beziehung zwischen sich und der vornehmen, wohlwollenden Freundin seiner Frau bedachte, überkam den Direktor große Sorge um das künftige Geschick des Sträflings Michaelis. Falls auch nur der Schatten eines Verdachtes an diesem Anschlag beteiligt gewesen zu sein auf ihn fiele, würde man ihn festnehmen und seine volle Strafe absitzen lassen. Das nun musste ihn töten, er könnte unmöglich noch einmal lebendig das Gefängnis verlassen. Der Direktor fasste einen Gedanken, der sich mit seinem Amte ganz und gar nicht vertrug, ohne doch deshalb seine Menschlichkeit in ein besonders schönes Licht zu rücken. Er dachte nämlich, »Wenn der Kerl wieder eingesperrt wird, verzeiht sie mir das nie.« Selbst insgeheim konnte er einen so freimütigen Satz nicht laut werden lassen, ohne spöttische Selbstkritik wachzurufen. Kein Mensch, der in einem ungeliebten Beruf steht, kann sich auf die Dauer über den wahren Sachverhalt Illusionen machen. Widerwille und Glanzlosigkeit färben von der Arbeit auf die Person ab. Eine tröstliche Selbsttäuschung aufrechtzuerhalten gelingt nur dann, wenn die uns zugewiesene Arbeit zufällig unseren angeborenen Neigungen entspricht. Der Kriminaldirektor liebte die Arbeit, die er in England verrichtete, nicht. Obwohl er nun seine eigene Angst belächelte, verbannte er doch nicht den unziemlichen Gedanken aus seinem Hirn. Sein Selbsterhaltungstrieb war stark genug ausgeprägt, und so wiederholte er denn bei sich sehr viel schärfer und deutlicher: »Verflucht nochmal, wenn ich dem ekelhaften Heat seinen Willen lasse, dann erstickt der Kerl im Gefängnis an seinem Fett, und sie wird mir das niemals verzeihen.« Seine schwarze, schmale Gestalt mit dem weißen Streifen des Kragens unter den kurzgeschnittenen, graumelierten Nackenhaaren blieb unbeweglich. Die Stille hielt nun schon so lange an, dass Hauptinspektor Hites riskierte, sich zu räuspern. Das hatte dann auch Erfolg. Der eifrige und schlaue Beamte wurde von seinem Vorgesetzten, der ihm nach wie vor den Rücken drehte, gefragt: »Verbinden Sie Michaelis mit dieser Angelegenheit?« Hauptinspektor Heat war seiner Sache sicher, ließ aber Vorsicht walten. »Nun, Sir, wir haben genügend Anhaltspunkte, um einzugreifen. Solch ein Mensch hat außerhalb des Gefängnisses überhaupt nichts zu suchen.« Das war nun zu viel für die erzwungene Ruhe, unter welcher der Direktor seit mehr als 18 Monaten seinen Ärger über das System und über seine Untergebenen verborgen gehalten hatte. Am meisten erbitterte es ihn, dass er in so vielen Fällen gehalten war, blind auf seine Untergebenen zu vertrauen. Auf Hauptinspektor Heats leises Lachen hin wirbelte er auf dem Absatz herum und trat so rasch vom Fenster weg, als habe er dort einen elektrischen Schlag erhalten. Er erhaschte auf dem Gesicht des Inspektors nicht nur den unter diesen Umständen gerechtfertigten Ausdruck von Selbstzufriedenheit um den Schnurrbart, sondern auch einen ganz besonders wachsamen Blick, der bislang auf den Rücken seines Vorgesetzten gerichtet gewesen war und noch nicht Zeit gefunden hatte, den harmlosen Ausdruck überraschter Verwunderung anzunehmen. Der Direktor brachte wirklich die besten Voraussetzungen für sein Amt mit. Plötzlich erwachte nämlich ein Verdacht in ihm. »Er hat was vor«, sagte er zu sich, und wurde auch gleich gereizt. Er trat mit raschen Schritten hinter seinen Tisch und ließ sich heftig in den Sessel fallen. »Da sitze ich nun hinter einem Berg von Papier«, überlegte er mit unvernünftiger Erbitterung, »und halte angeblich alle Fäden in der Hand. Aber in Wirklichkeit halte ich nur, was man mir hineingibt, und nichts anderes. Die anderen Enden der Fäden können diese Burschen anhängen, wo sie wollen.« Er hob den Kopf und wandte seinem Untergebenen das lange, magere Gesicht mit den scharfen Zügen eines energischen Don Quixote zu. »Also nun mal raus mit der Sprache.« Der andere starrte ihn verblüfft an. Doch hinter dieser steinernen beruflichen Fassade breitete sich Überraschung aus, denn Hauptinspektor Heat, der erste Mann des Dezernates, war nicht gewöhnt, dass man in einem Ton zu ihm sprach, in dem sich Ungeduld und Geringschätzung sehr wirkungsvoll vereinigten. Er antwortete hinhaltend wie ein Mann, der erst einmal einen neuen, unerwarteten Eindruck verdauen muss. Meinen Sie damit meine Absichten in Bezug auf Michael Ealis, Sir?« Der Direktor hatte derweil den Rundschädel gemustert, die Spitzen des Wikingerbartes, die noch unter das schwere Kinn hinabstachen, das ganze volle bleiche Gesicht, dessen Festigkeit von zu viel Fleisch gemildert wurde, die schlauen Fältchen, die sich strahlenförmig von den Augenwinkeln wegzogen. Und während dieser eingehenden Begutachtung des wertvollen und vertrauenswürdigen Beamten kam ihm so unvermittelt eine Überzeugung, dass er sie wie eine Eingebung empfand. »Ich habe Grund anzunehmen, dass Sie beim Betreten dieses Zimmers nicht an Michael Ealis gedacht haben«, sagte er gemessen. »Jedenfalls nicht in erster Linie, vermutlich überhaupt nicht.« »Sie haben Grund, dies anzunehmen, Sir«, murmelte Hauptinspektor Heat mit allen Anzeichen eines Erstaunens, das bis zu einem gewissen Grade sogar echt war. Er hatte gerade entdeckt, dass es in dieser Angelegenheit eine Seite gab, die höchst delikat und wunderlich war und einen gewissen Grad von Verschlagenheit erforderte, eben jene Sorte Verschlagenheit, die unter der Bezeichnung Geschicklichkeit, Vorsicht oder Verschwiegenheit in fast allen menschlichen Werken zutage tritt. »Ganz recht«, sagte der Direktor. »Ich habe Grund zu dieser Annahme. Ich will damit nicht sagen, dass Sie gar nicht an Michael Ealis gedacht hätten. Aber Sie streichen diesen Umstand in einer Weise heraus, die ich nicht für ganz aufrichtig halte, Inspektor Heat. Falls Ihre Ermittlungen sich wirklich in dieser Richtung bewegen, warum sind Sie dann der Spur nicht sogleich gefolgt, sind nicht selbst in jenes Dorf gefahren oder haben einen Ihrer Leute hingeschickt? Wollen Sie damit sagen, dass ich meine Pflichten vernachlässigt habe, Sir?« fragte der Hauptinspektor und versuchte dabei nichts anderes als Nachdenklichkeit in seine Stimme zu legen. Unverhofft dazu genötigt, mit allen Sinnen auf die Erhaltung seines Gleichgewichtes bedacht zu sein, hatte er nach diesem Satz gegriffen, sich damit aber eine Blöße gegeben. Der Direktor versetzte denn auch mit gerunzelter Stirn, dass diese Frage höchst fehl am Platze sei. »Da Sie sie nun aber einmal gestellt haben«, fuhr er kalt fort, »will ich Ihnen sagen, dass ich dieser Ansicht nicht bin.« Er verstummte, aber der unverwandte Blick aus den tiefliegenden Augen ließ das unausgesprochene Satzende nur zu deutlich erraten. »Und das wissen Sie auch genau.« Einen Ellenbogen aufgestemmt, die dünnen Beine übergeschlagen, eine Wange in die magere Hand gestützt, so begann der Direktor den Fall mit wachsender Anteilnahme zu verfolgen. Der Hauptinspektor war zwar kein würdiges Objekt für seinen Spürsinn, aber ein würdigeres war eben nicht zur Hand. Es gehörte zu den kriminalistischen Leitsätzen des Direktors, grundsätzlich jedem noch so fest gegründeten Leumund zu misstrauen. Zum ersten Mal, seit er sein Amt angetreten hatte, glaubte der Direktor für sein Gehalt auch etwas tun zu können. Das war ein sehr angenehmes Gefühl. »Ich werde ihn um- und umkehren wie einen Handschuh«, dachte er und ließ den Blick nachdenklich auf seinem Hauptinspektor ruhen. »Nein, das ist mir gar nicht eingefallen«, begann er wieder. »Ich bezweifle nicht, dass Sie Ihre Arbeit verstehen, gar nicht, und gerade deshalb...« Er unterbrach sich und fuhr mit veränderter Stimme fort. »Was haben Sie gegen Michael Ealis Schlüssiges vorzubringen?« Abgesehen davon, dass Sie glauben, die beiden Täter, Sie sind ja fest davon überzeugt, dass es zwei waren, seien von jenem Dorfbahnhof gekommen, der nur 3 Meilen von Michael Ealis Aufenthaltsort entfernt liegt. In einem Fall wie dem von Michael Ealis genügt das vollständig, Sir, versicherte der Hauptinspektor, der sie unterdessen gefasst hatte. Die leicht zustimmende Kopfbewegung des Direktors reichte schon beinahe hin, um das Erstaunen und den Unwillen des geschätzten Beamten zu beschwichtigen, denn Hauptinspektor Heat war ein gutmütiger Mensch, ein vorzüglicher Gatte und hingebungsvoller Vater, und das Vertrauen, das ihm sowohl von der Behörde als auch von der Öffentlichkeit entgegengebracht wurde, stimmte seine im Grunde freundliche Seele noch freundlicher und veranlasste ihn, jedem der Behördenchefs, die er in diesem Arbeitszimmer nacheinander hatte sitzen sehen, liebenswürdig zu begegnen. Im Laufe seiner Dienstzeit hatte er 3 erlebt. Der dritte, ein etwas undurchsichtiger Mann, war auch nach 18 Monaten noch undurchsichtig. Hauptinspektor Heat hielt ihn aber im Großen und Ganzen für gutartig. Etwas seltsam anzusehen, aber harmlos. Der Hauptinspektor lauschte äußerlich respektvoll, was gar nichts bedeutet, da es die vorgeschriebene Haltung ist, und innerlich mit wohlwollender Duldsamkeit. Hat Michaelis seinen Wohnungswechsel bei der Polizei angezeigt, ehe er aufs Land gezogen ist? Jawohl, Sir. Das hat er getan. Und was macht er da draußen, fragte der Direktor weiter, obwohl er darüber ganz genau im Bilde war. In einen hölzernen Sessel gezwängt, an einem wurmstichigen Schreibtisch im Oberstock eines vierzimmerigen Landhäuschens unter moosüberwachsenem Ziegeldache sitzend, schrieb Michaelis mit unsicherer, sehr schiefer Hand jene Lebenserinnerungen eines Sträflings, die ein Buch der Offenbarungen in der Menschheitsgeschichte darstellen sollten. Alle Vorbedingungen waren in diesem Landhäuschen erfüllt, der Geist konnte über ihn kommen. Enge, Abgeschiedenheit, Einsamkeit innerhalb seiner vier Wände. Alles war wie im Kerker, nur wurde man nie gestört durch die verhasste Aufforderung, sich in Befolgung der tyrannischen Hausordnung seines alten Gefängnisses Bewegung zu machen. Selbstverständlich wäre es wünschenswert, darüber so viel als möglich zu erfahren, beharrte der Direktor hinterhältig. Hauptinspektor Heat, der durch diese neuerliche Zurschaustellung übermäßiger Gewissenhaftigkeit gereizt wurde, bemerkte, dass die Gendarmerie von Michaelis Ankunft informiert worden sei und dass man innerhalb weniger Stunden einen ausführlichen Bericht einholen könne. Ein Telegramm an die zuständige Stelle, so sprach er sehr bedächtig, offenbar schon damit beschäftigt, die etwa entstehenden Folgen abzuwägen. Davon zeugte ein leichtes Runzeln der Brauen. Doch wurde er durch eine Frage unterbrochen. »Das Telegramm haben Sie wohl schon abgeschickt?« »Nein, Sir«, antwortete er und tat überrascht. Der Direktor entwirrte plötzlich seine Beine. Die jähe Bewegung bildete einen lebhaften Gegensatz zu der lässigen Art, in der die nächste Frage hingeworfen wurde. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass Michaelis irgendwas mit der Vorbereitung des Sprengstoffanschlages zu tun gehabt hat? Der Hauptinspektor nahm eine nachdenkliche Miene an. Das würde ich nicht sagen, aber es braucht überhaupt keine konkrete Anschuldigung gegen ihn erhoben zu werden. Er geht mit Leuten um, die für gefährlich gelten. Knapp ein Jahr nach seiner Entlassung hat man ihn zum Delegierten des Roten Komitees gewählt, vermutlich eine Art Anerkennung. Es wurmte den Hauptinspektor immer noch, dass Michaelis nach seiner vor zwei Jahren auf Bewährung erfolgten Entlassung von Journalisten, die gerade nichts zu schreiben wussten, so überschwänglich gefeiert worden war. Er war durchaus berechtigt, diesen Menschen auf den leisesten Schatten eines Verdachtes hin festzunehmen. Seine beiden früheren Chefs hätten das sofort begriffen. Dieser aber sagte weder Ja noch Nein, sondern saß nur verträumt da. Die Festnahme von Michaelis wäre nicht nur angebracht und ganz legal gewesen, sondern hätte dem Hauptinspektor auch aus einer ganz privaten Schwierigkeit geholfen. Diese konnte seinen Ruf, seine Bequemlichkeit und sogar eine wirksame Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten beeinträchtigen. Denn wenn er auch annahm, dass Michaelis ganz allgemein etwas von dem Anschlag wusste, so glaubte der Hauptinspektor doch keinen Augenblick, dass er wirklich eingeweiht gewesen sei. Das schadete auch gar nichts. Michaelis wusste bestimmt viel weniger als gewisse andere Individuen, die dem Hauptinspektor in diesem Zusammenhang in den Sinn kamen, deren Festnahme er aber für untunlich hielt, ganz abgesehen davon, dass sie mit Rücksicht auf die Spielregeln auch schwieriger zu bewerkstelligen gewesen wäre. Und ganz tief drinnen, auf dem Grunde der untadeligen Durchschnittsseele des verheirateten Bürgers, sprach auch die Angst davor mit, durch die Umstände gezwungen werden zu können, es mit der finsteren Entschlossenheit des Professors aufnehmen zu müssen. Der Widerwille gegen eine solche Eventualität hatte sich durch das zufällige Zusammentreffen in der Gasse noch vergrößert.